Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Holgi. Thema heute Strom, so im weitesten Sinne. Irgendwas ist mit Ladesäulen beschlossen worden, hast du erzählt. Ich habe es nicht mitgekriegt, weil ich habe halt kein Elektrofahrzeug. Ja, und lädst deswegen auch nichts. Genau, ich lade das. Also doch, ich habe ein E-Bike, das lade ich aber zu Hause. Und so. An der Küchensteckdose. Genau. Ja. Das ist ja übrigens der Witz, ja. Die Elektromobilität, die soll ja sich Raum greifen und wird erheblich aus Steuergeldern gefördert, haben wir alle erfahren. Da gibt es pro Neuwagen, solange er nicht mehr als 40.000 Euro kostet, 9.600 Euro dazu. Das sind fast 10 Mille mittlerweile. Ne? Ja, sehr geil. Also richtig viel Geld. Ist das dann eigentlich auch, wenn ich dann irgendwie so, ich weiß, kennst du diesen Microlino? Ja. Diese Isetta? Mhm. Der kostet ja sowieso nur 12.000. Ja, der wird ja auch nicht gefördert. Das ist ein Leichtfahrzeug. Ah, okay. Noch nicht. Ich dachte, ich kriege dann so ein Ding für 2 Mille, weißt du? Ja, du, noch nicht. Es wird jetzt darüber nachgedacht, ich weiß nicht, ob es in der Legislatur, werden es wahrscheinlich nicht mehr schaffen, auch Leichtfahrzeuge zu fördern. Und das wäre ja sinnvoll. Das wäre sinnvoll, denn Elektromobilität muss ja jetzt nicht fett SUV mit 1,5 Tonnen Akku sein, sondern es geht ja auch ganz klein und ganz leicht. Raumsparend, leicht, wenig Energie, wenig Batteriegröße. Genau. Ja, also das, na gut. Aber es stößt an das Thema an, was wir eigentlich wollen. Strom, hast du gesagt. Funktioniert super gut, jedenfalls im Bereich der Zweirad-Elektromobilität. Ja. Die muss ja nicht gefördert werden. Schade eigentlich, ne? Weil ich meine, so ein E-Bike. Na, aber es läuft ja trotzdem. Ja, die wissen. Ach so, ja, so gesehen ja. Ja, das ist richtig. Also da hat es sich komplett durchgesetzt. Die Pedelecs und inzwischen auch die, meiner Meinung nach, immer noch viel zu teuren E-Bikes und. Du meinst diese S-Pedelecs? Oder S-Pedelecs und eben dann, was so in Richtung eher Motorrad geht. Also Leichtkraft oder Kleinkraft, eins von beiden jedenfalls. Ja, diese 50er. Also, nee, das ist schon eine Nummer größer. Also, wenn die 125er, nicht? Also, was mit dem Autoführerschein auch fahrbar ist. Das hat sich durchgesetzt, ja, obwohl die ja auch nicht billig sind. Ja. Meiner Meinung nach, möglicherweise ist das subjektiv, nur deswegen, weil man da eben einfach den Akku rauszieht und an der Küchensteckdose auflädt. Ja. Problemlos. Man hat also nicht diese olle Ladesäulenproblematik. Ja. Und vor allen Dingen, was auch meistens unterschlagen wird in der Diskussion, man weiß ja, in der Regel, was man pro Kilowattstunde bezahlt, für seinen eigenen Hausstromtarif. Stimmt, ich weiß, für wie viel ich tanke. Ja. Ja, also du kannst sagen, wenn Kilowattstunde 30 Cent. Ja, genau. Und wenn du da 10 Kilowattstunden tankst oder 5, dann weißt du eben, es sind entweder 3 Euro oder 1,50. Ja, stimmt. Ja, so. Und das ist ja eigentlich für alle die, die eben nicht elektrisch Auto fahren, sondern noch Dino-Sprit tanken. Ja. Auch völlig normal. Nicht? Die stellen fest, das rote Lämpchen blinkt, das muss getankt werden. Ja. Und dann fahren sie zur nächsten Tankstelle und gucken, steht da oben an der Säule dran, aha, Diesel 1,48 oder. Ich war gerade in der Schweiz. Da kostet Diesel mehr als normales Benzin. Ja. Was ich eigentlich auch sinnvoll finde, weil da kommt ja auch mehr Dreck raus aus dem Diesel. Also das macht mehr CO2 aufs Kilo, also auf den Liter. Ja, aber die Diesel verbrauchen natürlich weniger. Das stimmt. Nicht? Du hast also unterm Strich pro 100 Kilometer bei vergleichbarer Motorleistung weniger CO2 bei dem Diesel. Ja. Weil die eben viel effektiver sind. Aber warum machen die Schweizer es dann teurer? Die machen es nicht teurer, nur in Deutschland wird es billiger gemacht. Nee, also warum machen die Schweizer es teurer als Superbenzin? Naja, weil das müsste bei uns ja auch teurer sein. Es wird aber durch die Steuerpräferenz eben am Ende billiger. Ach so, natürlich, klar, es muss teurer sein, weil du weniger CO2 auf dem Kilometer... Ja, okay, verstehe, jetzt habe ich es gehabt. Ja. Aber das war halt so richtig, wo ich dachte, oh, 1,80 geht also auch. Ja, und in Deutschland ist eben schon seit Menschengedenken, gibt es eben in der Energiesteuer, die früher mal Mineralölsteuer hieß, gibt es eine Präferenz zugunsten... Dieselprivileg, ne? Das Dieselprivileg. Es gibt ja mehrere Dieselprivilegien. Ach. Ja, naja. Welche sind noch? Naja, also einmal eben die geringere Besteuerung. Ja. Dann ist es ein Privileg, dass der Dieselmotor einen besseren Wirkungsgrad hat als der Benziner. Also ja gut, aber das ist ja ein ideelles Privileg. Das ist jetzt nicht, dass der Staat sagt, oh, du zahlst jetzt noch weniger, wenn du ein Diesel... Also das, naja gut, aber das liegt... Aber letztendlich zahlst du ja weniger, weil er den höheren Wirkungsgrad hat. Stimmt. Ja, zahlst eben weniger und musst auch weniger Steuern bezahlen. Und das kommt, also jedenfalls historisch betrachtet, kam es der Transportbranche zugute, die eben... Und dann haben sie angefangen, schnelle Dieselmotoren zu bauen und jetzt freuen sich die Pkw-Besitzer. Genau. Ja, und natürlich ist die Transportlobby immer noch daran interessiert, möglichst wenig Energiekosten zu haben, also Spritkosten und es ist ja auch so... Auch die Tage, wo wir ja bei Strom sind, ich war die Tage das war im Badischen, glaube ich sogar, eine Bundesstraße, diese komplett mit Oberleitungen vollgeklatscht haben, um so Versuche mit Oberleitungs-LKW zu machen, was ich eigentlich auch eine total geile Idee finde. Aber oder? Die ist ja nun, die hat ja so einen Bart, die Idee. Das ist mir, habe ich mich noch nicht drum gekümmert. Ich war in Salzburg und bin vom Flughafen zum Bahnhof gefahren mit einem Bus, dachte ich, als er kam. Es war aber auch ein Oberleitungsbus. Und das haben die da schon. Das haben die schon ewig. Ja, das Oberleitungsbus kenne ich auch, aber da ging es halt um Schwerlastverkehr. Dass du sagst, ich hab halt irgendwie eine Batterie, die bringt mich 100 Kilometer weit oder 50 Kilometer weit bis zur nächsten Autobahn, die dann eine Oberleitung hat, wo ich dann unabhängig von der Batterie fahre. Das ist also dann 2.0, nicht? Aber die Technologie ist trivial. Allerdings, warte mal, auf der B5, wenn man nach Basel fährt, runter, also in Süden, da ist das auch, also richtig auf der Autobahn, ist das auch ein ganzes Stück. Okay, kann auch sein, dass das Autobahn, also es war eine vierspurige Straße, zwei Spuren in beide Richtungen und komplett voll mit Oberleitung. Wenn du in die Schweiz unterwegs warst, dann bist du da wahrscheinlich über die B5. A5. Vermutlich, ja. Das war die. Zweispurig aber. Ja, zweispurig. Also pro Richtung. Das ist ja auch immer schön, ne? Zweispurig oder vierspurig? Also die Autobahn als solche ist ja hin und rück, es sind dann vier Spuren. Gut, okay. Strom. Ja. Und also bislang ist es eben so, entweder, also so eine Lösung, da muss man dann nicht an eine Ladesäule fahren, sondern hat es eben an der Oberleitung. Aber der Normalmensch würde sich natürlich wahrscheinlich dafür interessieren, was kostet es denn jetzt eigentlich? Also inzwischen werden ja die Ladesäulen doch schon häufiger. Jo. Aber nicht überall kostet es auch immer das Gleiche. So ist es eben nicht. Ne? Was nennst du überall? Nennst du überall je nach Ort oder je nach demjenigen, der den Strom dahin liefert oder nach demjenigen, der die Ladesäule dahingestellt hat? Beides. Also alles drei sozusagen. Das macht die Sache eben jetzt immer so ein bisschen unkomfortabel. Nicht? Meinetwegen in der Anfangsphase der Ladeinfrastrukturinstallation sollen ja meinetwegen die Aufsteller da auch noch unterschiedliche Tarifmodelle fahren. Können sie ja tun. Ist ja ein Markt, ja genau. Ist ja ein Markt. Aber dann nur in dem Moment, es wird ja erst dann ein Markt, wo die Nachfrage dann auch variieren kann. Nicht? Also wenn ich jetzt nachfrage und sage, ich habe hier A, B und C, wo ist es denn für mich am preiswertesten? Und das ist ja in der Regel nicht einfach zu erkennen, nicht so wie in der Tankstelle. Naja, aber habe ich dafür nicht eine App? Also möglicherweise, ja, je nachdem, wie komfortabel die App ist. Du loggst dich ein. Es gibt ja welche, da erfährst du erst, was du jetzt hier vertankt und bezahlt hast, nachdem die Rechnung gekommen ist oder nachdem es abgebucht ist. Das sehe ich manchmal auf Twitter, dass dann irgendwelche Elektrofahrzeugbesitzer schreiben so, ich habe gerade die Kilowattstunde für 8 Euro gekauft. Ja, oder 14 Euro hatten wir auch schon. Nicht? 14? Na, dann gibt es einen Zeittarif, nicht? Und dann ist dann steigt die mittendrin aus. Die Ladesäule berechnet aber den vollen Zeittarif weiter, weil da irgendwas nicht funktioniert. Das ist doch Beschiss, oder? Die könnten das doch, es ist 2021, die könnten es so machen, dass es sauber funktioniert und sie machen es nicht. Schön, Holgi. Was soll denn das? Dass du selbst siehst. Ist das diese Klimaschmutzlobby, die dann irgendwie doch über Präsentkörbe versucht zu verhindern, dass die Leute sich Elektrofahrzeuge kaufen? Oder was ist das für ein Scheiß? Das ist eher die... Oder ist das unfähig? Nee, die Netzbetreiber- bzw. Ladesäulenbetreiber-Lobby, so muss man es sehen. Als es damals anfing, vor 10 Jahren, da gab es schon, machte der CEO von irgendeinem der vier Netzbetreiber eine Pressekonferenz und da war damals schon die Rede davon, um da wirklich eine Kostendeckung hinzukriegen, werden wir dann natürlich Modelle wie Stromroaming installieren müssen. What? Stromroaming, du bist. Haben die einen an der Waffel? Ja, aber so ist es. Nicht? Aber das gibt's gar nicht. Wir haben ein europäisches Stromnetz, da ist überall. Siehst du, aber so wie du dich jetzt aufregst, regen sich natürlich auch so manche, insbesondere eben die privat bezahlenden Elektroautofahrer auf. Ja, aber zu Recht. Nicht? Sie erfahren erst nicht, was es kostet an der Stelle, wo sie sind, oder nur mit Aufwand. Also sie müssen dann sich aufwendig einloggen und hoffen, dass da auch irgendeine Zahl steht. Und am Ende können sie das auch nicht einfach so wie überall sonst auch mit einer Kreditkarte bezahlen, sondern müssen dann entweder über PayPal oder über ein Direktabbuchungsverfahren, was in der App installiert ist. Also aufwendig jedenfalls. Sicherlich. Also ich kann ja noch nicht mal, weißt du, ich würde jetzt so erwarten, dass da irgendjemand so das moderne Analog zu einem Münzfernsprecher oder so, weißt du, da fahre ich halt hin, steck mein Auto da ein. Schmeißt da irgendwie einen 30er rein und kriegt dann für einen 30er Strom. Naja, so könnte man das ja machen, aber so ist es ja nicht. Nicht? Auf der einen Seite sollen natürlich alle, die ein Elektroauto haben, an jeder Ladesäule laden können. Ja, natürlich. Das ist gut. Aber selbst da haben wir noch unterschiedliche Standards, ne? Jetzt könnte man noch sagen, okay, die Autos kommunizieren ja ohnehin mit der Ladesäule. Ja. Wenn man dann, da steht ja unter anderem auch die VIN drin, also die Vehicle Identification Nummer, ja, damit das System erkennt, um was für ein Fahrzeug es sich handelt. Mhm. Aber mit der VIN verknüpft ist ja auch immer der Halter. Das heißt, ich könnte eigentlich meine Kreditkarte im Auto hinterlegen, so wie Apple Pay. Irgendwie sowas. Ja. Nicht? Also das eben, genau. Und ja, dann steckt man nur rein, gibt vielleicht noch einen PIN ein, meinetwegen, damit auch der ganze Prozess gestartet wird. Wir sprechen gerade die ganze Zeit im Konjunktiv. Ne? Das gibt es alles nicht, was wir hier jetzt gerade besprechen, oder? Gibt es das? So oder so ähnlich. Mein Hass nicht wächst. Automatisiert. Nee, es wird immer komplexer. Ne? Auf jeden Fall, eins ist klar, man kann fast nie entgegen der Preisauszeichnungsverordnung in dem Augenblick, wo man am Point of Sale, also an der Ladesäule steht, ja, erkennen, was ich gleich bezahlen muss. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, also das nicht heißt, immer, aber in der Regel ist es so. So, das heißt, also wir haben ein Problem. Dieses Problem heißt Klimakrise. Ja? Mhm. Das ist Physik, das kann man berechnen. Das geht um die Energiebilanz des Planeten. Mhm. Das heißt, die Leute, die ausgerechnet in ihrer Mobilität was für eine negative Energiebilanz des Planeten tun wollen, also die Klimakrise versuchen wollen, durch ihr Konsum- und Mobilitätsverhalten abzumildern, die werden nicht nur bestraft, indem es nur 5 verschiedene Autos gibt, sondern die werden auch noch dadurch bestraft, dass die Tanklogistik, also Tank in Anführungszeichen, dass die Tanklogistik scheiße ist. Was soll denn das? Naja, also sagen wir mal, wie unattraktiv, warum passiert es? Das ist ja ganz klar, die Ladesäulen, Aufsteller und Betreiber, ja, die wollen natürlich Zugriff auf alles haben. Auf die Daten, die wollen ihre Kunden halten, die machen ja also Insellösungen. Ja. Nur für die, die bei ihnen direkt unter Umgehung von anderen Dienstleistern, Bezahlungsdienstleistern, die sollen daran gebunden werden. Und Data is the new oil, wissen wir ja, ja alle. Ja. Ja, und aus diesem kühlen Grunde ist es eben so, wie es ist. Und eben nicht so einfach, dass du A, mit einem Blick erkennst, was kostet es, und B, mit einem Kreditkartenrutsch die ja ganze Sache bezahlen kannst. Und zwar diskriminierungsfrei, wie man so immer sagt. Ja. Jeder muss es so können. Wie an der Tanksäule. Ja. Wie an der Benzintanksäule. Ja. Und da wird jetzt seit Jahren drüber diskutiert. Wo du sogar noch sagen kannst, ich will für nicht mehr als 20 Euro tanken. Ja, könnte man ja auch machen. Ja, klar. Also, technisch kein Problem. Ist natürlich technisch nicht kein Problem. Über dieses Thema wird seit Jahren diskutiert. Ja. Ja, und erst wurde versucht, über die Preisauszeichnungsverordnung da eine Besserung hinzukriegen. Normalerweise musst du als Endverbraucher an der Stelle, wo du bezahlen musst, erkennen, wofür du wie viel bezahlst. Ja, wie im Supermarkt am Regal. Ja, und ja, da wurde nur mit irgendwelchen Online-Software-App-Tricks eben argumentiert, kann man ja, wenn man das und wenn man da noch hingeht, sehr, sehr unkomfortabel und nicht so einfach wie alle Orten. Das ist der Versuch der einzelnen Anbieter, irgendwie marktbeherrschend zu werden. So ist ne? es. Ja, also ja, da gibt es eben die, zu den Big Playern gehört ja unter anderem auch die Autoindustrie, die dieses Ionity-Netz haben, also ja, die Schnelllader an der Autobahn, ja, wo für Leute, die eben nicht da eingeloggt und akkreditiert sind, die Kilowattstunde gerne auch mal 80 Cent kostet, also fast dreimal so viel wie zu Hause. Das ist, ja, stimmt, fast dreimal so viel wie Ökostrom zu Hause sogar. Ja, naja, und da gab es jetzt eben auch aktuell gerade eine Diskussion, um eben Bezahlmodelle in neu zu erstellende Ladesäulen zu integrieren, wie sie marktüblich sind. Ja, also zum Beispiel mit einer Kreditkarte oder mit der ganz normalen Girokarte, die zieht man durch, gibt seinen PIN ein und die Sache ist erledigt, so wie an der Tankstelle. Wenn ich das schon höre, mit der ganz normalen Girokarte, das heißt, du wirst dann in Deutschland auf einmal nur noch Ladesäulen haben, die mit der Girokarte funktionieren, wo niemand, der aus dem Ausland kommt, was mit anfangen kann, weil diese Schwachsinns-Girokarte so eine deutsche Erfindung ist, von der wir uns aus irgendeinem Grund nicht verabschieden wollen. Naja gut, aber die funktioniert ja auch im EU-Ausland auch überall. Ja, also. Okay. Bei meinen letzten Urlaubsfahrten war es problemlos. Ah, okay. Und umgekehrt funktioniert es ja natürlich auch mit Kreditkarten, also mit den üblichen. Ja, stimmt, so rum war es. Ne? In Deutschland kannst du nur zur Hälfte mit Kreditkarten bezahlen. Weil ja, aber das hat sich ja seit Corona auch verändert. Also da hat sich ja auch was bewegt. Nicht? Mhm. Trotz allem gibt es eben diese Bezahlmöglichkeit aktuell an Ladesäulen, die aufgebaut sind, nicht. Das darf doch alles nicht ja, wahr denn, sein. Wenn diese Bezahlmöglichkeit bestünde, ja, dann müsste natürlich auch immer auf einem Display erkennbar sein, wofür man gerade bezahlt. Ah. Das ist nämlich der Knacker, nicht? Dann steht da, Sie haben gerade 18,4 Kilowattstunden getankt. Jede Kilowattstunde kostet die Summe X und unterm Strich kommt jetzt diese Summe dabei zustande. Damit hat man natürlich wenigstens im Moment des Bezahlens einen Überblick, was kostet. Also im schlimmsten Fall kann man sagen, das war aber teuer. Nächstes Mal tanke ich hier nicht mehr, sondern woanders. Oder lade hier nicht mehr, sondern woanders. Ja, also das ist schon mal ein wesentlicher Punkt. Und die Aufsteller haben gesagt, na ja, aber hören Sie mal, das ist doch völlig überholt, dieses Verfahren mit der Girokarte oder der Kreditkarte. In 10 Jahren ist es ohnehin vorbei damit und das bauen wir jetzt gar nicht mehr auf. So wurde argumentiert. Als wäre das irgendwie was, wofür man riesige Fabriken bauen müsste, Produktionsstraßen, Ingenieure ausbilden. Ich kann ja aus dem Stand 5 Softwareentwickler nennen, die dir das schnell realisieren. Ja, aber so war die Argumentation. Wer glaubt denen das denn? Ja, Gott sei Dank niemand. Okay. Ja, denn das wurde eben so diskutiert und vorgestellt und am Ende hat der Bundestag entschieden und der Bundesrat auch bestätigt. Selbst die Politik hat es nicht mehr geglaubt. Nein, okay. Mit Ausnahme von Andreas Scheuer natürlich. Ja, natürlich. Ja, der war auch der Meinung, der Ladesäulenaufsteller, dass das überholt ist und mit Kreditkarten. Auf jeden Fall ist jetzt der aktuelle Stand so, dass alle Ladesäulen, die ab dem 1.7.2023, nicht etwa 2022 oder jetzt Nein, auch, da muss, das kann man ja nicht zu, das wäre ja unzumutbar. In einer mittelfristigen Zukunft werden Ladesäulen nur noch dann aufgestellt, wenn sie diese Möglichkeit bieten. Ja. Bereits bestehende und auch vorher installierte Ladesäulen müssen aber nicht nachgerüstet werden. So, was sagst du als Verbraucher und potenzieller Elektroautofahrer dazu? Das ist natürlich, das hast du ja gemerkt, ich halte das, mir war das so gar nicht klar. Ich finde das total, ich finde das absolut katastrophal. Ja. Ich finde das toll, dass das mit 9 Mille gefördert wird. Das heißt, ich kriege wahrscheinlich so einen Renault Zoe, der kostet irgendwie 25.000. 28. Ich kriege den für den Preis eines Fiat Panda oder irgendwie sowas. Ja, also jedenfalls in Normalbudgetgröße. Ja, ne? Genau. Und das ist ja toll, diese Förderung. Aber die könnten wahrscheinlich auf diese Förderung verzichten, wenn sie diese Zugänge schaffen würden. Naja, also, weißt du, das ist total absurd. Du machst die Benutzung eines Elektroautos unattraktiv oder du hältst die Benutzung eines Elektroautos unattraktiv. Ja, genau. Und darum musst du den Leuten Fördergelder zuschieben, damit sie sich überhaupt eins kaufen. Wenn das Ding, wie du sagtest, bei Elektromopeds, weil es halt funktioniert, weil du den Akku rausnehmen kannst, weil es halt schnell lädt, weil du auch mit dem Kabel aus dem Fenster... Da muss man gar nichts fördern, nicht? Da hätten die Leute den Händlern die Bude ein. Weil es funktioniert. Ja. Genau. Und ich finde, das ist so... Mir fehlt ein Adjektiv, um zu beschreiben, wie unwürdig dass ich das auch finde für sowohl unsere Politik als auch unsere Industrie. Also für den Industriestandort Deutschland ist das ist ein Offenbarungseid. Naja gut, diese Thematik, so, die gibt es, glaube ich, überall auf der Welt noch. Und da ist jetzt meine Arbeitshypothese, um nicht Verschwörungstheorie zu sagen, auch die Automobilindustrie und alles, was da dranhängt, Geld mit der Automobilindustrie zu verdienen, macht das absichtlich, damit die Bundespolitik gezwungen ist, so hohe Fördersummen zu zahlen, weil die Leute, ne, dann, ja, die kaufen halt lieber, die Leute kaufen ja lieber einen Preisvorteil als ein billiges Auto. Die kaufen immer nur Preise und keine Autos. Genau. Und das fließt ja natürlich in die Taschen der Autoindustrie. Aber die Autoindustrie ist ja nur zu einem kleinen Teil, die spielt da zwar mit, weil sie ja teilweise selber Ladesäulen aufstellt in diesem Ionity-Verbund, in dem die großen deutschen Autohersteller alle drin sind. Ja, also die betreiben selber Ladesäulen. Ja. Du kannst dir sicherlich überlegen, warum oder kannst dir denken, warum. Aber eben in erster Linie sind es die Netzbetreiber, die diversen, die es in Deutschland gibt. Und die haben ja sowieso eine extreme Lobby, was da alles nicht realisiert wird im Netzbetreiberbereich. Ja, die größte Angst der Netzbetreiber ist, also das größte Geschäft der Netzbetreiber ist halt der Transport von Elektrizität. Ja. Das ist ja darum, die haben halt die fürchten wie der Teufel das Weihwasser, dass die Menschen merken, dass man nicht in zentralen großen Kraftwerken Elektrizität erzeugen und dann über weite Strecken transportieren muss, sondern dass man das da erzeugen kann, wo es verbraucht wird. Und dann verdienen die kein Geld mehr damit. Genau. Und das ist nur deswegen, ich verstehe noch nicht so ganz, wie das da reinpasst in dieses Ladesäulenproblem. Naja, da geht es eben nur darum, eben Insellösungen und damit quasi den Markt auszuschalten, zu bauen. Nicht? Es ist nicht transparent, du kannst nicht erkennen, für wie viel du die Ware Strom jetzt einkaufst. Ja. Also jedenfalls nicht am Point of Sale, wie die BWLer sagen, also an der Stelle, wo du tatsächlich kaufst, sondern eben erst später, möglicherweise dann auch zu spät, um eine Marktfunktion zu generieren. Man könnte ja sagen, wie im Treibstoffbereich, im Benzin- und Dieselbereich, ich mache mir eine App und gucke nach, wo jetzt in diesem Augenblick gerade der Kraftstoff am günstigsten abgegeben wird. Und Das funktioniert bislang noch nicht im Strombereich. Ne? Unfassbar. Lass uns mit einer guten Nachricht enden. Ich habe die Tage, vor 1, 2, 3 Wochen, eine Nachricht gelesen, dass ein Konsortium von Elektrorollerherstellern sich geformiert hat, unter anderem, ich glaube, Honda war dabei. Und die haben ein Konsortium gebildet und wollen ein vereinheitlichtes Akkusystem in ihre Roller bauen, damit du, wie das ja in Taiwan zum Beispiel auch schon üblich ist, damit du tatsächlich, egal welchen Roller du fährst, du den Akku von jedem anderen Roller da reintun kannst. Und als nächsten Schritt wollen sie dann im Grunde Akkutankstellen aufbauen. Wo man eben dann volle Akkus gegen leere. Voller Akku, ja, die Idee gibt es ja, schon lange. In Asien machen sie das. Das gab es ja auch mal, die Idee für Autos, aber ist ja auch wird in Israel gerade mit einem großen Pilotprojekt probiert. Ja. Ja, die sind auch dabei, wobei ob das nun für die großen Automärkte tatsächlich du musst irgendwann aber witzige Gewichte transportieren. Ja, und so, ich meine, ganz, ganz früher gab es mal, da gab es hier mal noch, da war in Berlin noch die BEWAG zuständig. Ja. Ja, da hatten die VW T2 Busse elektrisch umgerüstet und hatten Bleisäurebatterien damals natürlich noch im Schwunge. Da wog die Batterie mehr als der Rest des Autos. Also es war auch so, da hatten 5, 6 oder 10 Stück davon, von diesen Autos. Und dann wurde immer, wenn die Batterie leer war, dann wurde auf so einen BEWAG-Hof gefahren, dann kam einer mit einem Gabelstapler, hat die eine Batterie aus und die neue wieder rein. Also ein riesen Batterietrum und die fuhren dann 80 Kilometer. Wann wurde der T2? Bis 79 wurde der gebaut. Ja. Ja, also ist schon sehr lange her. Richtig weiter sind sie letzten Endes ja immer noch nicht mit diesem Wechselakku-Thema. Das liegt aber an, auch nicht mehr, das liegt an der Normung. Das liegt einfach, da müsste sich die Autoindustrie wirklich markenübergreifend auf ein Akkusystem. Das wollen die natürlich nicht, weil die ihren proprietären Kram, weil sie da besser im Zweiradbereich mag es funktionieren. Weil du auch im Zweiradbereich natürlich ein ganz anderes Problem hast. Du brauchst, guck dir einfach mal die von einer modernen Batterie die Reichweiten an. Du musst die nicht mehr, also das funktioniert anders. Also wir sind durchschnittliche Strecken, die Deutschen fahren oder die Leute fahren. Das verglichen mit der Kapazität der Batterien, wahrscheinlich musst du dein Auto, du hast dein Auto immer genug geladen, es sei denn, du fährst mal in Urlaub oder so. Aber in der Großstadt wohnst, wo die Ladesäule eben irgendwie 5 Kilometer ist. Für die Großstadt ist ein Elektroauto nix. Das muss man auch einfach mal, das sage sogar ich, für die Großstadt ist ein Elektroauto nicht gedacht. Unabhängig davon, wie die Ladesäuleninfrastruktur sich im Einzelnen darstellt. Klar, wenn du jetzt schaffst, an jede Laterne eine Ladesäule zu machen. Ja, ist ja nicht, dann kann man wieder aufs Netz. Ne? Hätte Fahrradkette. Ist hier, die Redaktion bei Roland, ich weiß. Bei Rollern hast du natürlich das Problem, dass einfach die Reichweite zu gering ist. Also die Akkus sind so klein. Naja, aber du brauchst ja, für Roller brauchst du ja auch keine größere Reichweite, weil du A, sowieso nicht so eine Riesenstrecke damit fährst. Wenn du auf die 125er-Klasse oder noch größer wirst. Naja, dann aber fährst du mit dem Roller jeden Tag im Schnitt 80, 90 Kilometer? Nein. Ja. Du? Als ich noch in Potsdam gearbeitet habe, ich bin nach Potsdam rausgefahren, wieder zurückgefahren, klar. Und dann wieder zurück, das sind ja erst 50 Kilometer. Naja, von mir aus waren das immer so 60 Kilometer. Na gut, also würde man ja noch hinkriegen. Im Zweifel nimmst du einfach einen Akku mit, noch einen zweiten. Ja, also das würde ja gehen mit so einem System. Naja, aber dann mit so einem System, wo du sagst, ich tausche einfach den Akku gegen Geld. Und jetzt muss einfach ein Komfortgewinn. Muss man es nur noch hin. Das ist ja jetzt schon so. Es gibt ja genügend Zweiräder, wo man den Akku rausnehmen kann und an der Küchensteckdose laden kann. Nur man muss sich eben branchenübergreifend auf ein System einigen. Das scheinen sie jetzt zumindest in Angriff zu nehmen. Wie lange das dauert, werden wir dann mal sehen. Ich frage mal eben, was die Redaktion wollte. Was willst du? Ich habe eine Frage. Weil ich hab auch so die Redaktion hat eine Frage. Wieso bauen die auf die Elektroautos nicht eigentlich so Solarpanels drauf, dass wenn du draußen rumfährst, es nicht gleichzeitig die Batterie wieder auflädt? Das ist eine gute Frage. Es gibt eine Firma, die macht das. Also, falls das jetzt zu leise war, wieso bauen die keine Solarpanels auf die Autos oben drauf? Es gibt eine Firma, die macht das. Sion heißt das Auto. Ist lange angekündigt, wird immer wieder verschoben. Und die wollen das Ding sogar nicht nur auf dem Dach, sondern ich glaube sogar auf den Türen mit Solarpanels bekleben und sagen, dass du, wenn der an einem normalen Sommertag draußen stehst, lädt der irgendwie 30 Kilometer oder sowas, sodass du das Auto praktisch nie mehr in die Steckdose also machen musst. Es gibt, das ist eine interessante Frage, warum die das machen. Es gibt da schon seit langer Zeit viele Versuche. Ich habe vor 15 Jahren mindestens schon, gab es dann so eine Rallye in Ägypten, wo immer die Sonne scheint. Mhm. Und da wurde tatsächlich mit deutschen Konzepten gefahren. Das waren dann natürlich so eine Naja, Flievertüts, also super. Lange nicht gehört. Ja, genau. Super Leichtfahrzeuge, ja. Die aber tatsächlich da eben nennenswert von der Solar-, also der Sonneneinstrahlung partizipieren konnten. Allerdings ist das für die Großserie nicht praktikabel, denn wir haben ein halbes Jahr lang Dunkelheit auf der Nordhalbkugel. Andererseits, du kannst halt ohne weiteres, könntest du ja trotzdem so eine Solarfläche aufs Dach machen und dann lädt der ein bisschen nach. Na klar kann man das machen. Ne? Ich meine, es gibt ja in kleinen Bereichen, gibt es ja auch schon, weiß ich nicht, irgendwelche Mercedes-Modelle, die haben ja auch ein Solarpanel auf dem Dach, um die Innenraumklimatisierung zu gewährleisten, solange das Auto steht. Also sowas geht schon, aber das ist eben noch zu schwach. Also die Möglichkeiten, die sich da, also die Energie, die sich da sammeln lässt, ist eben zu gering. Das kriegst du aus so einem Autodach raus, wenn die Sonne wirklich draufsteht, ja. Vielleicht ein Kilowatt pro Stunde. Ja, na, aber dann hast du richtig, hast du Wirkungsgrade, ja, wahrscheinlich ein halbes. Und mit einem Kilo, also dann, wenn man eine Stunde lädt, was verbraucht dann so ein Auto? Irgendwie 23 Kilowattstunden pro 100, wenn man einigermaßen normal fährt. Naja, dann muss es eben einen Tag stehen, um 100 Kilometer fahren zu können, was ja nicht schlecht ist. Genau. Aber die Kosten. Das Auto, das steht ja sowieso den ganzen Tag. Das ist ja eigentlich der Witz an der Sache. Jetzt kommst du damit wieder, oder? Ja, aber wenn du so der normale Autobesitzer bist, ein normaler Autobenutzer bist und dann eben wirklich so von Tempelhof nach Potsdam mit dem Auto zum Beispiel unterwegs bist. Und völlig egal, ob der einen Diesel drin hat oder einen Elektromotor. Nee, darum geht es. Der steht immer 23 Stunden. Der steht ja immer 23 Stunden. Aber der steht aber nicht rum. Der steht ja nicht rum. Der steht nicht rum. Der steht bereit. Ja, für die nächste Mobilitätsaufgabe. Genau, der steht rum. Nee, ja. Der steht bereit, damit man dann, wenn man sagt, der Klein, der geht mir wieder so auf den Zünder. Dann sofort zack, runter und fahr weg. In den nächsten Stau. Aber wenn die Karre steht so, ich fahre morgens zur Arbeit, fahre abends zurück und tagsüber steht das Ding da. Genau, und wahrscheinlich könntest du, wenn du Glück hast, schließt du den Wagen einmal im Monat nur an die Steckdose an. Das fände ich ja nochmal spannend. Naja gut, jetzt musst du natürlich eine Stelle finden, wo es nicht schattig ist. Klar. Ja, oder im Parkhaus, das ist ja auch nicht, da ist ja meistens schattig. Du hast beim RBB draußen einen Platz im Parkhaus. Klar, Bonze. Können da jederzeit reinfahren. Ja gut, ja. gegen na, wie immer. Unmittelbare Bezahlung. Umsonst ist allein der Tod, Herr Klein. Und na, Angestellten, die haben ja so Kärtchen, wo das dann irgendwie geht. Ja, das ist ja die Nomenklatur, nicht? Das ist ja was anderes. Genau. Wir sind hier, du die kleinen Leute. Andreas Kessler, vielen Dank. Holger, mach's gut. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm. Und in einer Woche gibt's schon die nächste Folge, allerdings nur für diejenigen, die mindestens ein Rundfahrticket gelöst haben.